Byte FM. Es ist 23 Uhr. I thought this is really interesting. You know, this quadraphonic sound is about to come out. I could use this as a way of taking, you know, instead of a boy being having bipolar, he could have quadpolar. You know, he could have four aspects of a character. Das sei sehr interessant gewesen, sagte Pete Townsend über die Entstehung seiner Rockoper Quadrophenia. Die Quadrophonie sei gerade im Kommen gewesen und der Held seiner Geschichte, Jimmy, hätte keine bipolare Störung gehabt, sondern eine quadropolare Störung. Es habe vier verschiedene Aspekte seines Charakters gegeben. Klingt komplizierter, als es ist. Dies ist Teil 2 zum Jubiläum der hochgelobten Rockoper Quadrophenia von The Who. Es war ein Großwerk, wie es das in der Rockgeschichte kein zweites Mal gab. Vor 50 Jahren wurde die Rockoper Quadrophenia zum ersten Mal live aufgeführt, damals aber in technischer Hinsicht nicht sonderlich gut gelungen. Vor 10 Jahren, am 9. Juni 2014, erschien die technisch perfekte Neuinszenierung für die Bühne als Doppel-CD, DVD und Blu-ray unter dem Titel The Who Quadrophenia Live in London. Hallo und willkommen im Kramladen mit Volker Rebell und mit Teil 2 der Erinnerung an einen Meilenstein der Rockgeschichte, den inhaltlich geschlossenen Songzyklus Quadrophenia, der bis heute als Nonplusultra gilt in den Kategorien Konzeptalbum und Rockoper. In diesen Zeiten, in denen Singles von 3,5 Minuten Länge als das Maximum der Aufmerksamkeitsspanne von Popkonsumenten gilt, und in denen Alben kaum noch eine Chance haben, geschweige denn Konzeptalben, die eine ausführliche Geschichte in mehreren Kapiteln erzählen, in diesen Zeiten, in denen kaum noch CDs verkauft werden, sondern vorwiegend nur noch einzelne kurze Titel gestreamt werden, da ist es angezeigt, an die Kunstform von Konzeptalben zu erinnern, die ihre kreative Hochblüte in den 70er Jahren hatten, allen voran die Rockoper Quadrophenia von The Who, geschrieben von Pete Townsend. Erst veröffentlicht im Oktober 1973 als Doppelalbum mit insgesamt 17 Einzeltiteln, von denen im ersten Teil nur einige Songs gespielt und besprochen werden konnten. In diesem zweiten Teil folgen nun einige mehr, zum Beispiel der Song I Am One, in dem Jimmy, der Held der Quadrophenia-Geschichte, um sein Selbstbewusstsein kämpft, das mehr als angeknackst ist, weil er nicht anerkannt wird und sich alleingelassen fühlt. Im Songtext heißt es: Ich bin jemand, doch jedes Jahr ist es dasselbe und ich fühle es wieder. Ich bin ein Verlierer, habe keine Chance zu gewinnen. Die Blätter beginnen zu fallen, der Niedergang ruft, die Einsamkeit sinkt in mich hinein. Aber ich bin jemand und ich kann sehen, dass ich das bin und ich werde es sein. Ihr werdet es alle sehen. Ich bin der eine. Der Song beginnt fast zögerlich mit gezupfter Gitarre, trumpft dann aber auf, kraftvoll und selbstbewusst und vertreibt alle Selbstzweifel, die zu Beginn anklingen. Every year is the same and I feel it again. I'm a loser, no chance to win. Leaves start falling, come down is calling, loneliness starts sinking in, but I'm one, I'm one, and I can see that this is me, and I will be, you'll all see I'm the one. Those blue jeans, faded, patched secrets. so tight? Where do you get that walk oh so lean? Your shoes and your shirts all just right. I'm one. And I will be. You'll all see I'm the one. I got a Gibson without a case, but I can't get that even tanned look on my face. Ill-fitting clothes and I blend in the crowd. Fingers so clumsy, voice too loud. But I'm one. And I can see that this is me, and I will be. You'll all see I'm the one. I'm the one. I'm the one. Er hatte eine Gibson ohne Gitarrenkoffer, versucht Gitarre zu spielen und zu singen. Auch darin will er etwas werden. Aber seine Finger sind so ungeschickt und seine Stimme ist nur laut. Er ist frustriert, redet sich aber trotzig ein, dass er jemand ist. I am one. Hier war gerade die Ursprungsfassung von 1973 zu hören, gesungen von Pete Townshend selbst. Die Rockoper Quadrophenia erzählt eine fortlaufende Geschichte aus den 60er Jahren. Sie handelt, um es nochmals zusammenzufassen, von der Zerrissenheit eines jungen Mannes namens Jimmy, von seiner Identitätssuche, den Abgrenzungsversuchen von der spießigen und muffigen Erwachsenenwelt, von der Drogenproblematik, unter der er selbst leidet, und dem Gewaltpotenzial der rivalisierenden Jugendsubkulturen in den frühen 60er Jahren, den Rockern und Mods, den Lederjacken mit den Motorrädern und den geschniegelten Modebewussten auf ihren Motorrollern. Dem jungen Mord-Jimmy wird ärztlicherseits ein fortgeschrittener Zustand der Schizophrenie attestiert. Der Autor Pete Townshend dichtet seinem Helden Jimmy eine vierfache Persönlichkeitsspaltung an. Er nennt sie Quadrophenia. Auf diesen Kunstnamen kam er, weil er die vier unterschiedlichen Charaktere der Bandmitglieder von The Who in der Figur des Jimmy ausdrücken wollte. Und weil damals, 1973, als Pete Townshend die Songs und Handlung von Quadrophenia schrieb, die neue Raumklangtechnik der Quadrophonie aufkam. Und Pete Townshend wollte die Live-Shows von Quadrophenia auch in der neuen Klangtechnik der Quadrophonie produzieren, was aber aus technischen Gründen damals bei der Tour von Ende 1973 bis Frühjahr 1974 misslang. 1997 dann wurde Quadrophenia erstmals technisch überzeugend auf die Bühne gebracht, was auf DVD dokumentiert wurde. Und vor 10 Jahren erschien dann mit Quadrophenia live in London die bis dato letzte, technisch erneut aufwendig und perfekt realisierte Konzertinszenierung, wenn auch die gesangliche Qualität des Who-Sängers Roger Daltrey altersbedingt hörbar gelitten hatte und die Orchesterbegleitung nicht immer zur Klangvervollkommnung der Songs beitrug. Reveals all he did. makes you taste the shame. Nach der Schule bekam Jimmy nur miese Jobs. Das ist der Inhalt des Songs The Dirty Jobs. Er zählt seine wechselnden, frustrierenden Jobs auf und beschreibt, wie man ihn behandelt hat. Im Text heißt es: Ich musste mich um die Schweine kümmern. Normalerweise komme ich gut zurecht, aber ich sollte vorsichtiger sein mit dem, was ich sage. Ich werde niedergemacht, werde herumgeschubst, ich werde jeden Tag verprügelt. Mein Leben verblasst. Aber die Dinge ändern sich. Ich werde nicht mehr da sitzen und weinen. Jetzt bin ich Busfahrer. Ich bringe Bergleute zur Arbeit, aber die Gruben sind heute alle geschlossen. Es ist leicht zu sehen, dass du einer von uns bist. Ist es nicht komisch, dass wir alle gleich aussehen? Mein Karma sagt mir, du wurdest wieder verarscht. Wenn du es zulässt, dass sie es dir antun, dann bist du selber schuld. Du bist es, der den Schmerz fühlt. Du bist es, der sich schämt. Ich bin ein junger Mann, ich habe noch nicht viel getan. Ich bin ganz durcheinander, aber ich weiß, was richtig ist. Ich werde niedergeschlagen, herumgeschubst. Ich werde jeden Tag verprügelt. Aber die Dinge ändern sich. Ich werde nicht mehr da sitzen und weinen. Ich werde nicht mehr weinen. So heißt es im Text. Nach der großen Live-Version des Songs Dirty Jobs mit Band- und Orchesterbegleitung ist es interessant zu hören, wie Pete Townshend den Song ursprünglich gedacht und angelegt hatte. Hier ist ein Ausschnitt aus seiner Demo-Fassung zu hören. I'm getting pushed down. I'm getting pushed round. Jimmy bekommt nur miese Jobs, versucht aber damit klarzukommen. An den Wochenenden trifft er sich mit seiner Mods-Clique. Sie fahren mit ihrem Motorroller durch die Gegend, machen einen drauf, schlucken bunte Pillen, Amphetamine, die man sich zum Teil bei Apothekeneinbrüchen besorgt hat. Sie betrinken sich und versuchen irgendwie zu feiern und den Alltagsfrust zu vergessen. Aber Pete Townsend zeichnet seine Figur des jungen Jimmy nicht banal oder eindimensional. Jimmy leidet an sich selbst, seiner Familie und an der ganzen Welt. Und er nimmt wahr, was um ihn herum passiert. Er sieht das Elend in seiner Umgebung. Dies beschreibt der Song Helpless Dancer, in dessen Text es heißt: Wenn ein Mann vor seinem Chef flieht, der eine Waffe in der Hand hält, die töten kann, und wenn Menschen sterben, weil sie alt sind oder alleingelassen oder weil sie erfrieren, und Kinderträume werden von Ratten zerrissen, und wenn man sich beschwert, verschwindet man, wie die Lesben und Schwulen. Und du wirst von wütenden Schwarzen geschlagen, die trotz Arbeit entlassen wurden. Und im Kampf auf den Straßen kämpfst du gegen Computer und Quittungen. Und wenn ein Mann versucht, sich zu ändern, verursacht er dadurch nur noch mehr Schmerz bei sich selbst. Du merkst die ganze Zeit, dass etwas mit uns nicht stimmt. Du hörst auf zu tanzen. Bin ich es für einen Moment? So heißt es im Text. Hören wir die Entwicklung dieses Songs von der Demo-Fassung aus dem Jahre 1973 bis zur großen Live-Version mit Band und Orchester von 2014. When a man is running from his boss, who holds a gun that fires cast, and people die from being old and left alone because they're cold, and bombs are dropped on fighting cats, and children's dreams all run with rats. If you complain, you disappear, just like the lesbians and queers. When a man is running from his boss, who holds a gun that fires past, people die from being cold or left alone because they're old. Bombs are dropped on fighting cats, and children's dreams are run with rats. If you complain, you disappear, just like the lesbians and queers. No one can love without the grace of some unseen and distant face. You get beaten up by blacks, so though they work, still got the sack. When your soul turns you to hide, you'll be wrecked to death tonight. In the battle on the streets, you fight computers and receipts. When a man is trying to change, it all it causes for the pain. You realize that all along, something in us going wrong. Der Song Helpless Dancer zeichnet ein düsteres Bild von England in den frühen 60er Jahren. Dazu ein Ausschnitt aus dem Bonusmaterial The Making Of, enthalten in der DVD The Who Quadrophenia Live von 1997. Pete Townsend gave me a book to read, The Social Status of England from the Second World War till the 1950s. He said, read that. You'll understand where my thoughts were about where Jimmy comes from. I've got to move with the fashion of the outcast. The end of the Second World War, rationing, impoverishment. And then along comes the 60s. And as everybody was told in the 60s, you'd never had it so good. And out of this kind of atmosphere, there came a movement, which was the mod movement. They represented kind of arrogance of a new generation with money that said, we can look cool, we can be cool, we can do what we like, and everybody's going to sit up and notice us because of how we are and the way we look. Der Regisseur der Bühnenfassung, Aubrey Powell, sagt, Pete Townsend gab mir ein Buch über den sozialen Status in England vom Zweiten Weltkrieg bis zu den 50er Jahren. Und er meinte, lies das, dann weißt du, was ich mir gedacht habe, worin Jimmys Hintergrund besteht. Ende des Zweiten Weltkriegs gab es Lebensmittelrationierungen, Armut und dann kamen die 60er Jahre. Und alle hören in den 60er Jahren, so gut habt ihr es ja noch nie gehabt. Aus dieser Atmosphäre heraus entstand die Mod-Bewegung. Sie stand für eine Art von Arroganz, für eine neue Generation mit Geld, die sagte, wir können cool aussehen, cool sein, wir machen, was wir wollen. Und alle schauen hin und nehmen uns wahr, wegen unserer Art und wegen unseres Aussehens. We felt superior. We felt that we were the latest thing. I think it was as simple as that. Pete Townsend sagt, wir fühlten uns überlegen. Wir sahen uns als das Allerneueste. Ich glaube, so einfach war das. They all rode Italian scooters and they decorated them lavishly with mirrors and lots of lights and lamps. But at the same time, there was a harking back to the military and the war. Because they all wore these army parkas. They decorated those too. It was a kind of two fingers up to the whole establishment of that by painting on the back of it a big RAF roundel. Now, that mod movement hated more than anything else the scruffiness and the rough image of the rockers that had come out of the 50s. Aubrey Powell sagt, die Mods fuhren alle Motorroller und putzten sie aufwendig heraus mit Spiegeln und vielen Lampen und Lichtern. Aber gleichzeitig gab es Elemente, die an das Militär und den Krieg erinnerten, weil sie alle diese Armee-Parkas trugen. Auch die wurden verziert, als Zeichen, dass das ganze Establishment sie mal kreuzweise kann, indem sie hintendrauf das Abzeichen der Luftwaffe hatten. Die Mod-Bewegung hasste eines mehr als alles andere. Die Ungepflegtheit und das rohe Image der Rocker aus den 50er Jahren. The whole rocker thing had passed. It was, you know, Marlon Brando in The Wild Ones. It was old hat. You know, and only a small amount of time, I think that movie was 58, 59, something like that. You know, Elvis Presley was 60, 61. Then suddenly it was The Beatles, The Stones, you know, and The Who. And Pete Townsend ergänzt, diese ganze Rockersache war passé. Marlon Brando in Der Wilde, das war eine olle Kamelle. Obwohl nur wenig Zeit vergangen war. Der Film kam 1958-59 raus, so um den Dreh. Elvis Presley war 1960-61. Aber dann kamen plötzlich die Beatles, die Stones und The Who. The Rockers were drinkers, the Mods were pill takers. So inevitably, pilled up Mods. And find, you know, rockers supping beer in the pub, and bang, in they'd steam, and, you know, a ruckus had started. Aubrey Powell sagt, die Rocker tranken Alkohol, die Mods schluckten Pillen. Es war also unvermeidlich, dass aufgeputschte Mods auf alkoholisierte Rocker trafen. Und man ging dann aufeinander los und es kam zur Prügelei. Wie geht es nun weiter mit Jimmy und der Kurt Ruffinia-Geschichte? Jimmys Eltern wird es langsam zu viel mit ihrem ungeratenen Sohn. Sie schmeißen ihn raus. Diese Szene und der dazugehörige Song Get Out and Stay Out ist nur Bestandteil des Films Kurt Ruffinia von 1979 und ist nicht enthalten im ursprünglichen Doppelalbum, auf dem der Film im Großen und Ganzen basiert. Get out and don't come back, das ist der ganze Text dieses Titels. Get out and stay out von The Who, der nur im Quadrophenia-Film auftaucht und deshalb auch nur Bestandteil des Film-Soundtracks ist. Über den Kinofilm Quadrophenia von 1979 schrieb Peter Urban im Buch Idole 4 von 1985 in seinem Aufsatz Pete Townshend and The Who Notizen für meine Generation. Zitat: Der Filmfassung von Quadrophenia von 1979 wurde vorgeworfen, sie verherrliche und benutze die Gewalttätigkeiten jugendlicher Banden, die im Original nur angedeutet werden. Der Film übertreibe die Auseinandersetzungen und schüre dazu neue Gewalt. Auch Pete Townshend stritt das nicht ab. Er sagte: Die Vorwürfe sind berechtigt. Ich schrieb das erste Drehbuch ohne jede Kampfszene. Für mich ging es in Quadrophenia um die Kämpfe und Schlachten im Kopf des Jungen, der unfähig zu kämpfen ist, der nur glaubt, er könne es, wenn er seine Pillen und seine Flasche Gin intus hat. Das war eine Studie geistiger Verzweiflung. Es ging mir nicht um den Krieg zweier Jugendkulturen. Doch der Regisseur dachte, daraus könnte man gutes Kino machen. Er versuchte, die sensationslustige Darstellung der Gewalt durch die Beziehung zweier Freunde zu rechtfertigen. Kevin, ein Rocker, und Jimmy, ein Mod. Obwohl sie Freunde waren und vieles gemein hatten, schlägt Jimmy am Ende seinen eigenen Freund zusammen, weil der die falschen Sachen, die falsche Uniform trägt. Zitat Ende. Diese Zuspitzung von Gewalt findet sich in der ursprünglichen Geschichte, die Pete Townshend für das Konzeptalbum Quadrophenia von 1973 geschrieben hatte, nicht. Im Film-Soundtrack und auch im Originalalbum Quadrophenia ist der Song Dr. Jimmy enthalten, der vom Krieg im Kopf des Protagonisten Jimmy handelt. Es ist eine Variation des alten Themas Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Hier ist es Dr. Jimmy und Mr. Jim in einer Person. Im Text heißt es: Dr. Jimmy lacht und sagt, ich bin grün, ich sah Dinge, die du nie siehst. Er redet hinter meinem Rücken. Ich bin abseits der ausgetretenen Pfade. Ich nehme es mit jedem auf, habe keine Angst vor einer blutigen Nase, trinke, bis ich umfalle. Dr. Jimmy und Mr. Jim. Wenn ich betrunken bin, bemerkst du ihn nicht. Er kommt nur raus, wenn ich meinen Gin trinke. Du sagst, sie ist Jungfrau? Dann werde ich der Erste sein. Ihr Freund wird mich umbringen? Oh, verdammt, das wird er. Ich sehe doppelt, es wird Ärger geben. Wer ist sie? Ich werde sie vergewaltigen. Hast du eine Wette laufen? Ich werde sie einlösen. Bist du high? So heißt es im Text. Was in diesem Kopf alles abgeht. Armer Jimmy, kann man da nur sagen. Wie der Song Dr. Jimmy in der ursprünglichen Demo-Fassung des Songschreibers Pete Townshend klang, wird zuerst kurz zu hören sein. Und danach folgt die offizielle Endversion von Pete Townshend and The Who. By the time I left Brighton, it had cheered me up, but then it had let me down. My folks had let me down. Rock had let me down. Women had let me down. Work wasn't even worth the effort. But I never thought I'd feel let down by being a mod. Schizophrenic? What a laugh! I remember thinking, Christ, it must be all right to be plain ordinary mad. So I stole this tiny little boat with an outboard motor, and I set out to sea. Oh! comes out when I treat my tune. Of the boat, waves crashing around me. I took a swig of this Gilby's gin on board. He did me right in. On top of the pills and the come down, I was seeing things. It was fucking amazing. It's calling. Der Song Dr. Jimmy ist im Originalalbum Quadrophenia enthalten und im Soundtrack des Kinofilms. Nur dort findet sich der Song Four Faces, in dem Pete Townsend die doppelte Schizophrenie, die Quadrophrenie, mit der Jimmy in seinem Kopf zu kämpfen hat, genau beschreibt. Im Text heißt es, du hast sicher schon davon gehört, eine Art verkorkster Mischung, gespaltene Persönlichkeit. Zwei Seiten kämpfen und streiten die ganze Nacht bei Kaffee oder Tee. Das ist schon okay. Ich hätte nichts dagegen, wenn es sogar drei wären, und das ist kein Scherz. Aber bei einer Viererteilung, dann ist das Taschengeld futsch und ich bin ganz und gar pleite. Ich habe vier Köpfe in meinem Kopf, vier Zimmer, in denen ich liegen möchte, vier Ichs, die ich finden will, und ich weiß nicht, welches ich bin. Ich bekomme jeden Tag vier Zeitungen im Briefkasten, vier Mädchen klingeln, mit denen ich auch ausgehen will. Ich schaue in den Spiegel und sehe mein Gesicht, aber ich weiß nicht, welches ich bin. Er hat mich rausgeschmissen. Ich wache hier drüben auf und dann bin ich dort drüben. Ich versuche, meine Zähne zu putzen. Das sind kleine Dinge, aber es ist schwer. Ich komme ganz gut zurecht. Nachts ist es sogar lustig. Ich habe vierdimensionale Träume. Aber ich muss nachdenken, bevor ich einen Drink nehme. Ich bin vierfach verkatert. Es gibt vier Platten, die ich kaufen will, vier Rauschmittel, die ich ausprobieren möchte. Auf jeden Brief, den ich bekomme, schicke ich vier Antworten. Und ich weiß nicht, welcher von mir ist. Ich habe vier Hänger, die ich zu besiegen versuche. Vier Richtungen und nur zwei Füße. Ich habe eine sehr, sehr geheime Identität. Und ich weiß nicht, welche davon ich bin. Du denkst, das ist lustig, ich weiß es, nur du verstehst das nicht. Ich fühle mich so einsam und umgedreht. Aber ich kann mich doch nicht unterkriegen lassen. So heißt es im Text dieses Songs Four Faces, der wieder in den zwei Versionen zu hören ist, in der Demo-Fassung von Pete Townsend nur kurz angespielt und danach in der Endfassung von The Who. Must have heard of them, a kind of screwed up blend, split personality. Two sides they fight and argue all night over coffee or tea. Well, that's okay, I wouldn't mind touche or even three, and that's no joke. But with a four-way split, the pocket money is hit, and all of me is broke. I got four hands inside my mind. Over here, I'm trying to brush my teeth. It's little things that are hard, like starting up the car, and I'm still underneath. I think the beauty of the Quadrophenia story is it's got nothing to do with mods, it's to do with adolescence, it's to do with the turmoil of growing up, it's to do with trying to communicate with your parents of any age and in any time. That's the beauty of Townsend's writing, and that's why it's important today, that's why it doesn't age in the same way as other rock music does. In that sense, that's a lot of the reason why The Who are just as relevant today as we ever were. There's a timelessness to those songs, because they're not flippant about intensely personal issues that you suddenly realise. You wake up in the morning, you feel pissed off and you feel depressed, and you go, oh, I've got this problem, I've got that problem, and you really understand the world. We're all going through the same shit every day. We're all going through the same shit, and that's the beauty of Quadrophenia. It makes you realise that, oh God, this guy's gone through the same thing as I have. And when people listen to it, they get that off of it. And it makes you feel that you're not alone out there. Roger Daltrey sagte, das Schöne an der Story von Quadrophenia ist, dass sie nichts mit Mods nur zu tun hat, sondern mit dem Erwachsenwerden. Es geht um die Turbulenzen beim Heranwachsen, um die Kommunikationsversuche mit den Eltern jeden Alters zu jeder Zeit. Das ist das Schöne an Pete Townshends Songs und darum sind sie heute noch wichtig. Darum altert das nicht, wie andere Rockmusik es tut. Das ist ein Hauptgrund, warum The Who heute noch genauso relevant sind wie früher. Die Songs haben etwas Zeitloses. Sie sind nicht oberflächlich. Sie handeln von extrem persönlichen Dingen, wobei einem etwas klar wird. Man wacht auf und fühlt sich scheiße, ist deprimiert und denkt, ich habe dieses oder jenes Problem. Und dann blickt man endlich durch. Wir erleben doch alle dieselbe Scheiße. Und Quadrophenia macht dir klar, Mann, der Typ erlebt genau dasselbe wie ich. Und wenn Leute das hören, dann können sie es loswerden. Man fühlt sich nicht mehr alleine damit. Thank you. running out. Bellboy. Keep my lip buttoned down. Bellboy. Carry this baggage out. Bellboy. Always running out, someone's bleeding ill. You know how I feel. Always running at someone's ill. Der Song Bellboy, hier stark eingekürzt, ist ein Schlüsselsong in der Schlussphase der Geschichte um Jimmy. Seine inneren Konflikte spitzen sich zu. In seinen Selbstgesprächen spricht er davon, dass er voller Hass gegenüber den Leuten sei. Nicht sie selbst hasse er, aber ihre Unfähigkeit, ihre Dummheit. Sie würden nur herumsitzen, im eigenen Saft schmoren, während die Welt um sie herum vor die Hunde ging. Jimmy hat genug, seine Freundin hat einen anderen. Er fährt seinen Motorroller zu Bruch. Er geht zum Bahnhof, wirft 20 Pillen auf einmal ein und fährt mit dem Zug ans Meer nach Brighton, der Traumstadt seiner jungen Jahre, als sich Tausende von Mods am Strand versammelten, Partys feierten und sich mit den Rockern prügelten. Aber jetzt ist Brighton wie ausgestorben. Die Mod-Zeiten sind endgültig vorüber. Er trifft The Ace Face, einen seiner großen Mod-Helden von damals. Was ist aus ihm geworden? Er ist jetzt ein Bellboy, ein Hotelbursche, der den Gästen die Koffer hinterher trägt. Jimmy fühlt sich von allem verlassen, von seinen Eltern, seiner Freundin, von den Mods, von der Musik. Er klaut sich ein Ruderboot, rudert hinaus aufs Meer, berauscht sich an Gin und Pillen, träumt von vergangenen Tagen, die nie wieder kommen, und erträgt sich mit dem Gedanken, allem ein Ende zu machen. Doch in der Einsamkeit des Meeres scheint er einen Moment der Erleuchtung zu erleben. Am Ende der Songgeschichte Quattrophenia sitzt Jimmy alleine auf einem Felsen am Meer und Pete Townshend lässt seinen Jimmy ein grüblerisches Selbstgespräch führen. Es regnet und vor meinem inneren Auge rast mein ganzes Leben vorbei. Nein, es rast nicht, es kriecht unglaublich langsam. Es ist nicht viel übrig geblieben von mir. Ein Schläger, ein hilfloser Tänzer. Bin ich ein romantischer Typ, ein Verrückter? Und der große Schlusssatz lautet: Love reign over me. Die Liebe soll über mich herrschen. Regen komme über mich. Liebe regiere über mich. Nur die Liebe kann den Regen bringen, der wie Tränen vom Himmel fällt, so wie der Strand vom Meer geküsst wird, so wie der Schweiß zweier Liebender, die auf einer Wiese liegen. Love reign over me. Das ist das Schlussstück und die zentrale Botschaft des Songzyklus Quattrophenia von Pete Townshend and The Who. Ein Meilenstein in der Rockgeschichte. Und damit geht der Kramladen mit Volker Rebell und mit der zweiteiligen Quattrophenia-Story zu Ende. makes you yearn to the sky. Only love can bring the rain that falls like tears. Hallo, mein Name ist Klaus Walter. Ich moderiere und gestalte bei Byte FM die Sendung Was ist Musik und die Sendung Taz Mixtape. Und beide Sendungen, wie der Rest des Musikprogramms von Byte FM, kommen ohne Werbespots aus und ohne Gebühren. Wir finanzieren uns durch euch, durch unsere HörerInnen. Euer Mitgliedsbeitrag im Verein Freunde von Byte FM macht es möglich, dass wir dieses Programm produzieren können und auch immer weiter verbessern können. Und mit 60 Euro seid ihr dabei. 60 Euro nicht pro Tag, nicht pro Woche, nicht pro Monat, nein, 60 Euro im Jahr. Und damit unterstützt ihr unser Projekt Unabhängiges Musikradio. Alle Infos unter dem Menüpunkt Freunde auf der Byte FM Homepage. Ihr hört uns und wir brauchen euch. Vielen Dank.